Scheiße, die Sonne aus dem Auge, wir haben Geld wie Sand am Meer, aber gibt im Überfluss. Was wollen wir denn hier noch mehr? Der Staat ist nicht intolerant, tut für uns alles, was er kann. Wir reden niemals gegen niemals, willkommen im Märchenland. Wir machen Revolution, Revolution im Märchenland. Reicht uns die Hand und wir revolutionieren dieses wunderschöne Land. Die da oben glauben den Durchblick, wie das Leben funktioniert. Keiner will hier wirklich ackern, das ist doch sonnenklar. Unsere Ämter sind die schnellsten dieser Welt. Es gibt wirklich ganz und gar nichts, was man hier vermisst. Reich und Zia, wir machen Revolution, Revolution im Märchenland. Reich und Zia, und wir revolutionieren dieses wunderschöne Land. Öffnet endlich eure Augen, zerstört die Illusion. Kämpft mit aller Kraft gegen ihren goldenen Thron. Schreit und fasst euch nicht was, bringt den Staat zu Fall. Holt euch eure Stadt zurück, steigt, steigt, haut ihr auf. Steigt, steigt, haut ihr auf.